toi ma belle inconnue que je croiserai demain continue. Es gibt eine französische Band, die heißt Jeux de la Tête. Also sowas in der Richtung habe ich immer im Hinterkopf. Auf jeden Fall habe ich das immer beim Zeichnen gehört. Sagt Comiczeichner und Autor Andreas Eikenroth. Les Jeux de la Tête waren aber nicht die einzige Inspiration für seinen Comic Hummel mit Wodka. Die meisten Geschichten um eine Indie-Band, der kurz vor der Tour Schlagzeuger und Bassist abhanden kommen, stammen direkt aus dem Leben. Oder? Das finde ich eigentlich ganz witzig, dass man darüber mutmaßen kann, wenn man dann mag. Ist das jetzt echt gewesen oder hat er sich das ausgedacht? Die Figuren sind alte Bekannte. Der Möchtegern-Künstler Paul und seine ebenso erfolglosen Freunde hatten bereits einen Auftritt in Eikenroths preisgekröntem Debütcomic Die Schönheit des Scheiterns. Ja, das ist keine Fortsetzung. Das ist zwar das gleiche Casting, es sind die gleichen Schauspieler sozusagen, aber es ist eine eigenständige Geschichte. Inzwischen haben Paul und seine Freunde viel Zeit im Proberaum verbracht und gehen als Band auf große Tournee mit 3 Auftritten. Da ich auch schon seit über 20 Jahren in irgendwelchen Bands spiele, sammelt sich da noch einiges an Erfahrung an und ist ein cooler Aufhänger, einfach mal diese ganzen Bandgeschichten auch unter das Volk zu bringen. Vor, während und nach den Konzerten der Indie-Band Katzow in wechselnder Besetzung geht einiges schief. Der Comic ist kantig, authentisch erzählt und hat ordentlich Wiedererkennungswert, vor allem für Musiker. Auch der Ort der Handlung ist ganz bewusst ausgewählt. Du hast in Hamburg eine bunte Mischung an Clubs, total verschiedene Sachen auch. Ich meine, Hamburg hat eine total große Independent-Sache, Hamburg hat aber auch eben dieses volkstümliche. Hummel mit Wodka, das klingt wie eine Mutprobe oder ein exotischer Cocktail. In Wirklichkeit stammt es von einem Schlachtruf nordischer Lokalpatrioten. Ja, Hummel, Hummel, Mors, Mors, das ist ja dieser typische Hamburger Gruß. Kommt so irgendwo aus der Hamburger Geschichte, da gab es wohl mal einen Wasserträger, der hieß Hummel. Und die Kinder haben wohl immer gerufen, Hummel, Hummel, und der hat wohl zurückgerufen, Mors, Mors, was so viel heißt wie leck mich am Arsch. Und zwar mit Wodka. Ebenso rotzig wie mühelos ist auch die Optik des Comics. Eikenroth zeichnet seine wiedererkennbaren, cartoonartigen Figuren mit wenigen Strichen, aber viel Charakter. Anders als sein knallbunter Webcomic Gelle Gießen ist die Graphic Novel in Schwarz-Weiß gehalten. Dank starker Kontraste und bewusst schiefer Kompositionen springen die Bilder den Leser geradezu an. Manchmal werden die Abenteuer der Band Katzow zu purem Slapstick. Da gibt es zum Beispiel diese Szene, wo der Uwe kotzen muss und schnell einen Eimer und das Mädel rennt weg und hier, zack, und der kotzt dann und da, oh, scheiße, das war das Küchensieb. Das ist nun mal einer von den Gags, die das Leben geschrieben hat. Vor allem liest sich Hummel mit Wodka wie ein Stück gut beobachteter, authentischer Alltag, in dem die langweiligen Teile ausgespart sind. Ob die Abenteuer von Paul, Uwe und Steffen damit vorbei sind? Ich habe da jetzt 2 Jahre dran gezeichnet und irgendwann dachte ich auch, jetzt ist erstmal genug. Aber es gärt, ohne dass ich es will, schon wieder mehr und ich befürchte, irgendwann geht es mit denen immer noch weiter.